Welt verleiht. Sei uns die Einzige, die bleibt. Doch ich warte auf den Morgen, der uns die Welt neu offenbart. Wenn dann die Offenbarung kommt, wenn dann die Offenbarung kommt, oh Herr, will ich auch mit dabei sein.